Wir haben genug der Ideologen, der Träumer, ja der Schwätzer und Wirrköpfe als Führer gesehen, um endlich zu erfassen, welcher Eigenschaften der wahre Führer bedürfe. Der aber wird auch imstande sein, wenn unter den Seinen der Judas den ewigen Hader stiftet, diesen Judas zu erkennen, dann den Wertvolleren aus solchen Fehden als Sieger hervorgehen zu lassen und den Schwindler zu verjagen, der sich vergeblich mit Schmeichelei und Verehrung an den Unbestechlichen und Sehenden heranmachen wird. Heute aber sind Männer oben, deren Einfalt und psychologische Ahnungslosigkeit sie zum willenlosen Werkzeug der neunmal Schlauen macht. Wer es nicht glaubt, der sehe weiter mit an, wie die besten Vorkämpfer ausgeschaltet werden und nur die mittelmäßigen und Bösen hochkommen. Ein für allemal wird aber unterschieden werden müssen zwischen den Handwerkspolitikern und jenen wahren, besten Verzweiflungspolitikern, die in der Not der Zeit die Verzweiflung ob dem Untergange ihres Landes unter den Tagespolitiker trieb. Führer, welche es ruhig mit ansehen, wie Geistesmänner schöpferischen Wesens hinaus intrigiert werden, ohne das Manöver zu verstehen, ja ohne die an jener Stelle Rückenden als die mit der Vernichtung der besten betrauten Judasse zu erkennen. Solche Führer dürfen nicht mehr an erster Stelle stehen und mögen als gute Menschen und schlechte Musikanten ihre untergeordneten Kräfte an untergeordneter Stelle entfalten. Dass zum Beispiel ein Mann von der geistigen Bedeutung eines Arthur Dinter aus der völkischen Bewegung hinaus geekelt werden kann und darf, er, der das dem Erzfeinde Allerverhassteste erworben hatte, die Liebe der Arbeiterschaft, das zeigt, dass die Männer an der Spitze der neu ordnenden Bewegung ihrer Stellung einfach nicht gewachsen sind. Ein Mann aber, der die drei Bücher der Sünden geschrieben hat, ein Mann, der das gesäuberte Evangelium seinem Volke geschenkt hat, ein Mann, der in seiner realpolitischen Tätigkeit bei der Arbeiterschaft gerechtfertigtes Vertrauen sich erwarb, der darf einfach durch schlaue Schachzüge nicht beiseite gedrängt werden zu grenzenloser berechtigter Verbitterung, zu höchstem Triumphe des Erzfeindes. Hier nicht gesehen zu haben, was geschah, heißt, kein der heutigen Satanswelt gewachsener Führer zu sein. Autoritätssucht und klingender Name sind nichts, erwachsen aus Sklavenuntugenden, der mechanistischen Unterordnung und servilem Gehorsam, ohne erfassende Kraft und ohne Zivilcourage jener Schichten, die unter den Führerscharen den Feldherrn zu erwählen haben. Bei der heutigen Verseuchung der Führerkreise mit Judasen allerdings darf es nicht Wunder nehmen, wenn einerseits nur der Unschöpferische an die Spitze kommt, ihm andererseits alle wahren Führer als Weggenossen und Freunde wegintrigiert und weggeschwindelt werden, ohne dass auch nur einer bisher den ganzen Höllenspuk durchschaut hätte. Die zweite frohe Botschaft aber muss gleich hier verkündet werden. Es ist nicht wahr, dass die Deutschen untereinander stets in Zwietracht leben und einander gegenseitig zerfleischen müssen. Wenn der Judas nicht seines fluchwürdigen, ungesehenen Amtes waltet, dann vertragen sich arisch gesinnte Männer überall und immer auf das Vortrefflichste, auch bei kleinen Meinungsverschiedenheiten. Dass der Geist verbindet, wo die Meinung trennt, ist ewige, tröstliche, heilige Wahrheit. Sie beherzigen und glauben heißt so viel als des Erzfeindes Vernichtungskünsten nie mehr erliegen, indem alle Ergebnisse derselben bewusst ausgemerzt und vernichtet werden. Diese unerschütterliche Auffassung wird und muss der wahre Führer haben, aus ihr heraus muss er an alle Streitigkeiten und Zerwürfnisse herantreten und mit hellem, fassendem Blicke und Geiste den Einzelfall überprüfen, bis er auf den Grund der Zwiespältigkeit gelangt ist. Der aber wird alle wirklich die bewusste geheime Wühlarbeit des Judas sein, jenes seltsamen Netzknotenpunktmenschen, der mit Hilfe all der unsichtbaren anderen Mitverschwörer das über alles arische Tun und Wirken vernichtend gezogene Riesennetz bildet, das zu sehen und immer wieder mit bewusster, fester Hand zu zerreißen, der wahre Führer wird wissen müssen, soll nicht der Todeskeim in allem und jedem ungesehen und unentfernt stecken bleiben. Wer nicht diese Gabe bewussten Gegenstoßes gegen Zions Allmacht und Allgegenwart besitzt, der darf nie mehr der Führer zum Aufstiege des dem Untergange blind zutaumelnden deutschen Volkes werden. Wer das Eigentliche unseres heutigen Lebens nicht sieht, nicht begreift, nicht innerlichst erfasst, Wie sollte der Führer aus dem Untergange sein können? Und in diesem Zusammenhang muss es den ewig kindlichen und ewig ahnungslosen gesagt sein, wie weit sie unsere Aufklärungen auch bringen mögen, sie an die Allmacht der Netzmenschen glauben zu lassen, alles, was sie sich vorzustellen vermögen, wird doch armselig und nichtig sein im Vergleich zu dem, was täglich und stündlich der unermüdlich tätige jüdische Geheimbund ebenso wie der jesuitische Vetter in Beeinflussung und Vernichtung der ihm verhassten Menschen leistet. Das sind Schachpartien des psychagogischen Wirkens, wie sie täglich und allüberall mit souveräner Selbstverständlichkeit gespielt werden, an den blöden Blicken der ewig Blinden vorbei, deren dem Allbeweger als Dummheit geltende Kindlichkeit ja Voraussetzung zum Siege des Gottes Israels war, ist und sein wird, bis sich die zum Untergange Geweihten dem anvertrauen, der sehen und vernichten kann, was unvernichtet zur unwiderruflichen Vernichtung der gesamten arischen Menschheit führen muss und wird. So wird denn ein wahrer völkischer Führer, mag er auch dank der heutigen verwirrten Welt sich vorerst nur als Führer einer Partei betätigen können, sich niemals ernstlich als Parteimann, der die anderen Parteien anders ernst nimmt, denn als Ergebnisse der systematisch betriebenen Weltverwirrung fühlen dürfen und demnach mit allem und jedem, was er plant und tut, als das ganze unzersplitterte Volk denken und nur dies vor Augen haben dürfen. Wer aber begreifen will, dass alle Parteien, wenn sie nur das ehrlich in ihren Volksvertretern ans Licht brächten, was ihre Programme umschreiben, mit unserer arischen Wirtschaftsreform einverstanden sein müssten, dem sei folgender Überblick über alles Parteimäßige zum Troste und zur Einsicht in den heutigen Riesenschwindel der Politik gegeben. Der Mensch selbst, der in der Partei vertreten ist, muss dem wahren Führer vor Augen stehen, weiß Gott aber nie und nimmer der Politiker, der dessen Interessen im Parlamente entweder so einfältig ist, wahrhaft zu vertreten, oder aber so falsch und verlogen. Dass nämlich keine einzige Partei jemals wirklich Programme verwirklichen könne und wolle, das wird nur der Dummkopf nicht glauben oder der Schwindler nicht zu glauben heucheln. Die Menschen des Lebens aber, die als Wählende sich, ohne die Männer, die das Programm vertreten zu kennen, einer Partei anschließen, die muss der Führer eines Volkes vor Augen haben, um ihr Sehnen und Wollen zu begreifen und es in seiner Vereinbarkeit mit allem rechtschaffenen Denken und Wollen aller übrigen Parteien vereinen, zusammenfassen zu können.